Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte den kriegsversehrten Betrieb für Plastikgebrauchsgüter Rangrang. Er drückte den leitenden Mitarbeitern des Betriebes die Hand und fragte dabei freundlich, wie es den Armeedienstgeschädigten gehe und ob sie Probleme hätten. Dann sagte er sei hergekommen, um die Armeedienstgeschädigten zu ermutigen, die heute mit dem patriotischen Geist, den sie während des Militärdienstes an den Tag gelegt hätten, auf dem neuen Posten für die Verbesserung des Volkslebens zuverlässig arbeiten. Nachdem er vor dem Panoramabild vom Betrieb eine Erläuterung hörte, begab er sich ins Erziehungskabinett mit den historischen revolutionären Materialien und das Traditionskabinett. Er unterstrich, der Betrieb, der im Oktober 1970, wo der 5. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas stattgefunden habe, als eine kleine Einheit mit einigen Maschinen für die Herstellung einfacher Eisenwaren gegründet worden sei, stehe heute an der Spitze des ganzen Landes, was der sorgfältigen Leitung und Fürsorgen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zu verdanken sei. So blickte Kim Jong-un lange auf ein Foto vom gütigen Genossen Kim Jong-il, der im Oktober 2011, also in der letzten Zeit seines Lebens, im Betrieb die Waren begutachtete. Beim Rundgang durch den Betrieb erkundigte er sich ausführlich nach dem Produktionsstand. Bei der Betrachtung der Waren des Betriebes meinte er, dass im Betrieb verschiedene praktische Waren hergestellt werden und dass die Armeedienstgeschädigten ganz ausgezeichnet arbeiten. Er betonte, dass der Kriegsversehrtenbetrieb für Plastikgebrauchsgüter Rangrang bei der Wartung der Ausrüstungen vorbildlich sei und wies darauf hin, den Betrieb im ganzen Land breit vorzustellen, damit sich die anderen beim Betrieb ein Beispiel nehmen. Kim Jong-un besichtigte die Dienstleistungseinrichtung und das Kabinett zur Vermittlung wissenschaftlich-technischer Kenntnisse, die neu errichtet wurden. Er bemerkte, die Dienstleistungseinrichtung, die aus den Gemeinschaftsbädern, Friseursalons, Fitnessraum für Genesung und den weiteren Bestehe, sei herrlich konstruiert und gebaut worden. Es sei zu erkennen, dass man für deren Bau große Anstrengungen unternommen habe. Die Belegschaft des Betriebes würde sich darüber sehr freuen. Man solle den Armeedienstgeschädigten, den Schätzen des Landes, alles zur Verfügung stellen und sich um ihr Leben sorgfältig kümmern, damit sie mit gesundem Körper ihre Arbeiten ausgezeichnet leisten. Alle Parteiorganisationen sollten es für ihre Mission und Pflicht halten, den Armeedienstgeschädigten große Aufmerksamkeit zu schenken, sodass sie keinerlei Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten hätten. Er hob hervor, bei der Besichtigung des Betriebes habe er es erneut begriffen, dass sich die Armeedienstgeschädigten getreu dem Vorhaben der Partei, die Blume der Revolution weiterhin zum Aufblühen zu bringen, wie in der Zeit des Militärdienstes unverändert für das Vaterland und Volk einsetzen. So ließ er sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen. Bei der Besichtigung des Betriebes wurde Kim Jong-un von Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretendem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK und Vorsitzenden des Kabinetts der TVJK, Ri Su-o, stellvertretendem Vorsitzenden des Kabinetts, An Jong-su, Abteilungsleiter des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Cho Yong-won, stellvertretendem Abteilungsleiter des Setka der Partei der Arbeit Koreas begleitet.